Majestät erscheint, Wahrheit, die das Herz erkennt, stille Furcht bebt. Bedeutungsvoll rührt jener Glanz an unser Sein, der uns sprachlos lässt. Seele zittert zart vor dem Schönen, das uns trifft, wie ein Geistesblitz. Groß ist der Moment, wenn die Wahrheit nackt und rein vor dem Auge steht. Nicht der Stolz regiert, nur das Staunen bleibt zurück, klein vor Gottes Werk. Inneres Beben, Antwort auf die Herrlichkeit, die kein Wort beschreibt. Schönheit bricht das Eis, öffnet Türen tief in uns, die wir längst vergaßen. Ergriffenheit webt aus dem Schauer jenes Lichts einen heiligen Raum. Das Wahre in der Brust als ein ewiges.